Es war keine feste Verabredung, nur ein Vorschlag. Für sie sah es vielleicht aus wie ein Scherz oder eine höfliche Floskel von ihm zum Abschied, um irgendetwas zu sagen. »Lassen Sie sich ruhig Zeit«, hatte er zuerst gesagt, »und schicken Sie mir die Arbeit dann einfach in den Semesterferien.« Laura hatte schon erleichtert genickt. Dann hatte er im letzten Moment diesen Einfall gehabt. »Sie können mir die Arbeit natürlich auch selbst vorbeibringen.« Er wartete einen Moment, selbst überrascht von diesem Angebot. Normalerweise gab er seine Ferienadresse niemandem, vor allem nicht seinen Studenten. In seiner kleinen Bergidylle wollte er zwar lesen, aber bestimmt nicht die Literaturarbeiten seines Seminars. »Ich hätte Zeit«, fügte er hinzu, »und vielleicht gibt es ja noch was zu besprechen.« Vielleicht war die Einladung ein bisschen zu forsch, eine plumpe Annäherung, der junge Dozent und seine Lieblingsstudentin, fast aufdringlich. »Ich meine, wenn Sie noch Fragen haben oder so.« Sie sah ihn an, erstaunt, aber nicht befremdet. »Das ist wirklich nett von Ihnen«, sagte sie. »Wahrscheinlich habe ich wirklich welche. Vielleicht sogar eine ganze Menge.« Sie lächelte. »Ehrlich gesagt, ich hatte so viel zu tun in den letzten Wochen und noch kaum Zeit, mich richtig mit dem Thema zu beschäftigen, obwohl es mich wirklich interessiert. Sehr sogar.« Biografie, ein Spiel. Das Theaterstück von Max Frisch. Sie wollte die Arbeit jetzt auf jeden Fall schreiben, vor Wien. Sie brauchte den Schein. Für Wien. Wien. Sie hatte ihm von dem Stipendium schon während des Semesters erzählt, weil sie eine Bescheinigung von ihm brauchte. Ein Jahr in Wien, das war eine tolle Chance für sie. Wien, das war der Punkt. Die meisten Studenten würde er wohl im nächsten Semester wiedersehen, aber ausgerechnet sie wäre weg. Vielleicht für immer.